Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Teil des großen Jahresrückblicks. So schrecklich war 2024. Ich bin das Zeilenende. An meiner Seite ist der Aushilfsjedi und wir freuen uns drauf, wenn wir es bald geschafft haben. Glück auf, grüß Gott und willkommen. Glück auf, der Steiger kommt. Wo steigt er denn bei dir hin? Der Steiger steigt bei mir auf den 1.11. Schön, bei mir auf den 24. Damit dürfte, glaube ich, klar sein. Du fängst an. Richtig. November. Die FDP sabotiert die Ampelregierung ein letztes Mal absichtsvoll und planmäßig, weshalb wir dann jetzt endlich auch mal über die schönen Dinge reden können, weil das deprimiert mich alles sonst viel zu sehr. Am 1.11. tritt das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft, das es vereinfacht, den Geschlechtseintrag und den Vornamen zu ändern. Ich habe das mit großer Freude zur Kenntnis genommen, weil ganz viele Männer einfach ihren Geschlechtseintrag geändert haben, um Frauen in Frauensaunen zu belästigen. Das ist plötzlich wie eine Epidemie durchs Land gegangen. Tatsächlich für ganz viele Leute war es plötzlich, konnten sie endlich das Geschlecht im Pass stehen haben, mit dem sie sich auch wohlfühlen. Einzelne Standesämter, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, das war extrem witzig. Es gab Standesämter, die haben den Leuten, die ihren Vornamen wechseln wollte, vorgeschrieben, wie viele Vornamen sie haben dürfen und welche Art. Das ist okay. Da hieß es dann so, ja, alles, was mehr als drei Vornamen ist, das ist unüblich und ungebräuchlich und deshalb können wir das nicht genehmigen. Der deutsche Staat hat halt für mündige BürgerInnen nichts übrig und will ihnen deshalb noch nicht mal zubilligen, dass sie entscheiden dürfen, wie viele Vornamen sie gerne hätten. Außer du heißt Klaus Maria, Theobald, Nikolaus, Nepomuk, Freifrau von und zu Gutenberg. Aber zumindest der Kampf um die Selbstbestimmung ist da mal erfolgreich gewesen. Auch wenn dieser Erfolg natürlich, wenn man aufs Jahr insgesamt blickt, recht wackelig dasteht. Aber da hat sich mal jahrzehntelanger Kampf gelohnt. Ich komme jetzt natürlich wieder mit meiner unterdrückten Position und stelle natürlich die gemeine Frage. Wie ist das jetzt eigentlich mit mir? Darf ich meinen Vornamen einfach auch jetzt ändern? Nur wenn du dein Geschlecht wechselst. Ja, okay. Dürfte ich jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt heute mein Geschlecht wechseln möchte? Ja, dürftest du. Dürfte ich mir dann drei Vornamen raussuchen? Ja. Also, keine Ahnung, Anna, Beate, Cordula, also ABC. Ja. Dürfte ich dann im nächsten Zug auch irgendwann mein Geschlecht wieder zurückändern, weil ich mich jetzt dann doch anders identifiziere und mir dann wiederum drei andere Vornamen raussuchen, statt meinen vorherigen Vornamen annehmen zu müssen? Ja, du darfst nach 6 Monaten darfst du wieder wechseln. Und dürfte mir dann auch wieder neue Vornamen raussuchen? Da es ja rein theoretisch irgendwie keine Historie geben sollte, die es trotzdem gibt, aber das ist ein anderes Thema. Okay, warum muss ich jetzt auf ein Standesamt meinen Namen erst einmal hinwechseln und dann wieder zurückwechseln, wenn ich doch einfach aufs Standesamt gehen könnte und sagen würde, hallo, ich würde gerne meinen Vornamen ändern? Weil der deutsche Staat ein Problem mit mündigen BürgerInnen hat. Also es sollte doch jedem Menschen zumindest einmal zugestanden sein, seinen Vornamen einfach problemlos zu ändern, weil man sagt, okay, meine Eltern haben mich gehasst und sie haben mich Bertram genannt. Ja. Das wäre ein legitimes Anliegen. Aber lieber Aushilfsjedi, wir leben in einem Land, das im Unterschied zu vielen anderen Ländern sich dazu entschieden hat, dass es jedem seiner Bürger nicht nur eine Verwaltungsnummer, sondern gleich mehrere Verwaltungsnummern für die lebenslange Prägung ausgeben möchte. Da kannst du jetzt nicht erwarten, dass die dir das so einfach machen, dass du plötzlich deinen Namen änderst, weil das wäre ja ein Zeichen von Freiheit. Und Freiheit ist der Feind der Verwaltung. Aber ich will nur darauf raus, also ich hätte jetzt gar keine Sorge, dass irgendwer in Männersaunen oder Frauensaunen geht, weil er irgendwie das Geschlecht gewechselt hat. So, ich sehe da eher den Workaround, du könntest deinen Vornamen auf dem Weg ändern. Ja, also ich finde das auch, ich finde das auch ein bisschen schade, dass alle Menschen, die Friedrich heißen und in Zukunft nicht mehr mit diesem Vornamen identifiziert werden müssen, wofür ich höchstes Verständnis habe, dass die erstmal ihr Geschlecht wechseln müssen, bevor sie dann ihren Vornamen loswerden. Aber es muss ja immer noch Kämpfe geben, die man auskämpfen kann, oder? Genau, also gut, in dem Fall muss man halt dazu sagen, den Vornamen wechseln birgt natürlich immer das Risiko, dass du danach identifikationstechnisch nicht mehr so ganz nachverfolgbar bist. Also es muss natürlich schon Aufzeichnungen geben, was bei Deadnaming ja eher nicht der Fall sein sollte. Aber bei männlichen Vornamenwechsel auf männlichen Vornamenwechsel wäre das ja durchaus. Und da könnte man dann natürlich auch Nepomuk sonst irgendwas dazu nötigen, bitte nur drei Namen, weil jeder nur drei Namen. Ich finde, den deutschen Staat geht mein Vorname sowieso mal grundsätzlich gar nichts an, deshalb sollte er ihn eigentlich gar nicht speichern, aber gut. Stimmt, vor allem, weil er eine Verwaltungsnummer für dich hat. Richtig, also der hat meine Verwaltungsnummer, das muss reichen, ansonsten habe ich mein Internetpseudonym und das ist mir sowieso viel lieber als mein Vorname. Gut, aber hast du was Fröhliches, Freudiges, vielleicht mit Zahlen sogar mitgebracht? Hast du mitgebracht, dass wir uns Zahlen als Vornamen geben können vielleicht? Ich hab was mit Zahlen mitgebracht und nein, ich habe natürlich nicht über die US-Wahl oder sonst irgendwas mich beschäftigt im November, sondern es ist übrigens nichts Freudiges, es ist ein Großbrand. Manila, Philippinen. Mhm. Am Containerhafen im Stadtbezirk Tondo zerstört ein Großbrand rund 1000 Behausungen des Slums Isla Puting Bato. Mindestens 2000 Familien bzw. etwa 10.000 Menschen werden dadurch obdachlos. Ich wiederhole nochmal kurz die Zahlen, damit man einfach nur in den Dimensionen denken kann. 1000 Behausungen, 2000 Familien, etwa 10.000 Menschen. Das heißt, eine Behausung für 10 Menschen. Mhm. Eine Behausung für zwei Familien vor allen Dingen, also quasi Doppelhaushälften. Nee, eine Behausung. Ja, Doppelhaushälfte ist ja, sind ja zwei also, Behausungen. Also quasi ein Doppelhaus. Wenn sie zwei Grundstücke hat, also. Also quasi ein Doppelhaus, das ist quasi der bürgerliche Traum, wahrscheinlich mit Klinkerfassade oder sowas. Aber nur um das klarzustellen, also 1000 Behausungen, 10.000 Menschen. Mhm. Und da beschwert sich Kevin 11, dass er mit seiner Schwester Dörte, auch 11, noch ein Zimmer teilen muss. Also ganz ernsthaft, wenn ich mit Dörte ein Zimmer teilen müsste, dann würde ich mich auch beschweren. Die ist nämlich immer nur Dinkelkleie und hat deshalb Blähungen. Also, mal Spaß beiseite. 1000 Behausungen heißt der Ort für 10.000 Leute ist nicht da, ja, um dort zu leben. Mhm. Ja, doch, der Ort, Raum ist schon da, nur die Gebäude fehlen. Ja, ja, aber ich will nur drauf raus, die leben da ja nicht deswegen, weil das Raumangebot ihnen ansonsten nicht zusagt und ihnen gefällt, sondern weil sie sich anderes Raumangebot einfach nicht leisten können. Ja, also im Prinzip kannst du dich darauf einstellen, wie war es, Containerhafen irgendwie, das heißt, du kannst dich darauf einstellen, dass wir in 5 bis 10 Jahren in Hamburg vielleicht auch einen Slum haben werden. Wie nennst denn du dieses Tötensen? Moralischen Slum? Meist Blankenese? Oder Blankenese, moralischer Slum. Ja, also ganz ernsthaft, ich habe es gelesen und dachte so, okay, ist es viel? Ist es wenig? Wie viele Menschen leben denn dort allgemein? Also wenn es da 1000 Behausungen erwischt hat, wie viele stehen denn da noch? Können die 10.000 denn vielleicht bei irgendwem anders unterkommen? Wie viele Behausungen gibt es denn da allgemein in dem Containerhafen? Gibt es da vielleicht einen zweiten Containerhafen, in dem die umziehen können? Stellt die Regierung dort jetzt Baumaterial für Slumhütten? Du siehst, für einen Satiriker ist da ganz viel Platz. Ja klar, es stehen ja keine Gebäude mehr im Weg. Ja. Kann man quasi in Open Air spielen. Ja, also das Ding hat, wenn man es menschenverachtend nutzen möchte, so richtig, richtig, richtig viel Potenzial. Hat Lisa Eckert schon angerufen, ob sie die Nummer haben darf? Bei mir? Mhm. Nee. Okay. Lisa, lass sein. Ich habe nur Menschenverachten und Kabarett und keine Ahnung, da ist irgendwie in meinem Kopf hat da was zusammengeklickt. Aber ich kann sagen, ich glaube, Dieter Nuhr war mal dort. Also der ist ja, der hat ja mal irgendwann für ARD, ZDF, eins von beiden irgendwie so ganz fleißig so Kulturreisen gemacht und Berichte gemacht und hat da irgendwie, ich schätze, der war da sicherlich und hat wahrscheinlich seine Herzenswärme dort nicht wiedergefunden. Ja doch, also bei Dieter Nuhr könnte ich mir schon vorstellen, dass der irgendwie auch eine Importbraut aus Philippinen hat. Hat er? Keine Ahnung, ich habe nur gesagt, dass ich es mir vorstellen könnte und meine Gedanken sind hier ja wohl noch frei. Ja, das würde mir ja noch was sagen dürfen, ne? Genau. Jüdi, also wie gesagt, an der Stelle, auch das sind so Zahlen, wo du dran sitzt und sagst, kann mir die mal bitte einer einordnen? Wie viele Menschen wohnen da denn wirklich? Und was passiert jetzt mit den 10.000 Menschen? Kümmert sich da irgendwer drum? Ist da die Regierung irgendeine Verantwortung? Ja. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich dürfen die jetzt alle auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Weil ist ja eh ein Hafen, haben jetzt kein Haus mehr. Wird ganz viele Probleme lösen. Na denn. In diesem Sinne, wir gehen in die letzte Runde im Dezember und ja, bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen nach Diktat verreist. Tschüss.